Hello, my friend. Hallo, meine Freunde. It's hot where I am. Es ist heiß da, wo ich bin. Here in Sao Paulo. Hier in Sao Paulo. I'm looking forward to winter coming soon. Ich freue mich schon auf den Winter, der bald kommt. About 3 more months and it will be winter here. Nur noch circa 3 Monate und dann wird hier Winter sein. It will get ice cold for Debbie and for me very comfortable. Dann wird es eiskalt für Debbie sein und für mich sehr angenehm. It'll probably be down to about 15 degrees. Die Temperaturen werden auf ungefähr 15 Grad sinken. Poor Debbie will freeze. Meine arme Debbie wird frieren. Listen, people. Hört zu, Leute. Let's keep talking about children and coming into the kingdom and being the greatest and have a great position in the millennium. Reden wir weiter über Kinder, über das Großwerden im Königreich und darum im tausendjährigen Reich eine großartige Position zu haben. Children trust, children don't worry. Kinder vertrauen und Kinder machen sich keine Sorgen. But you know, Jesus said something really interesting in Matthew 18. Aber weißt du, Jesus hat in Matthäus 18 wirklich etwas Interessantes gesagt. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. A child is humble. Also ein Kind ist demütig. So for you to become great in the kingdom, you have to become humble. Damit du im Königreich groß werden kannst, musst du demütig werden. Do you know what I've discovered? Weißt du, was ich entdeckt habe? That pride, first of all, is a very, very dangerous thing. Stolz ist zuallererst etwas ganz, ganz Gefährliches. It's just like bad breath. Stolz ist eigentlich wie schlechter Atem. Nobody can smell it, but you are unaware. Jeder kann ihn riechen, aber dir ist nichts bewusst. Like you have no idea at all. Du merkst überhaupt nicht, that there is any pride in you. Dass da Stolz in dir ist. And you know, it's very dangerous. Und das ist sehr gefährlich. Because we are not aware. Weil wir es uns nicht bewusst sind. But in order for us to be the greatest in the kingdom, we have to learn to live and walk in true humility. Aber wenn wir im Königreich der Größte werden wollen, müssen wir lernen, in wahrer Demut zu wandeln. Do you know, I want to talk to you about something about pride and humility. Ich möchte mit euch über Stolz und Demut reden. That there is a pride that is dressed in a religious cloak of humility. Es gibt einen Stolz, der in einen religiösen Mantel von Demut gekleidet ist. It looks like humility on the outside, but in reality it is just nothing else but pride that's been dressed over. Es schaut von außen wie Demut aus, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Stolz, der überkleidet ist. Are you ready? Seid ihr bereit? To be woken up? Seid ihr aufgewacht? We have a song in Brazil that I refuse to sing because I think it's awful. Es gibt bei uns in Brasilien ein Lied, das ich mich weigere zu singen, weil ich finde, dass es schrecklich ist. And it's that music. Es ist folgendes. Decrease and he may increase. Ich möge abnehmen und er möge zunehmen. And everybody sings this song so happily. Und jeder singt dieses Lied und ist so glücklich. I think it's awful. Ich denke, es ist schrecklich. Why is it awful? Warum ist es so schrecklich? Because it is pride dressed in a cloak of religious humility. Weil es Stolz ist, gekleidet in religiöser Demut. No, Reinhard, we need to become less and he needs to become more. Aber Reinhard, wir müssen doch weniger werden und er muss mehr werden. It's in the Bible. Das steht doch in der Bibel. Everything that's in the Bible is not the word of God. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist das Wort Gottes. These are not the words of God. These are the words of John the Baptist. Das sind nicht die Worte Gottes, das sind die Worte von Johannes dem Täufer. Baptist didn't live in the new covenant. Johannes der Täufer lebte nicht im neuen Bund. Greatest in the kingdom, the least in the kingdom, Jesus said, will be greater than John the Baptist. Der Kleinste im Königreich wird größer sein als Johannes der Täufer, sagte Jesus. No, in John the Baptist, it had to be said like this, of course. Im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer musste es natürlich so gesagt werden. He was there with the purpose to prepare the way for the Lord. Er war da, um den Weg für den Herrn zu bereiten. What happens through the new covenant? Aber was geschieht durch den neuen Bund? We and Jesus now have become one because he who belongs to him is one spirit with him. Wir sind mit Jesus jetzt eins geworden, weil der zu ihm gehört, ein Geist mit ihm ist. So look how this works. Also schau, wie das funktioniert. Oh, I'm nothing. Oh, ich bin nichts. I've just got to get less and less. Ich muss nur weniger und weniger werden. Disappear for him to appear. Ich muss verschwinden, damit er erscheinen kann. That sounds so humble. Das klingt so demütig. That's actually pride. Aber das ist eigentlich Stolz. Why is this pride? Warum ist das Stolz? God says you have become a brand new creation. Wenn Gott sagt, dass du eine vollkommen neue Schöpfung geworden bist, if God says you have become one with Jesus Christ, wenn Gott sagt, dass du eins mit Jesus Christus geworden bist, and you say that you are nothing and nobody, that's very proud. Und du sagst, dass du nichts bist und niemand, dann ist das sehr stolz. Warum ist das stolz? Because you think you're smarter than God. Weil du denkst, dass du klüger als Gott bist. You think what you know is better than what God knows. Du glaubst, dass das, was du weißt, besser ist als das, was Gott weiß. Das ist einfach stolz. So true humility has nothing to do with this religious humility. Also wahre Demut hat mit religiöser Demut nichts zu tun. True humility stands high in the position as a king and a priest before God. Wahre Demut steht hoch vor Gott in der Position eines Königs und Priesters. And voluntarily bows himself low before the people of God. Und beugt sich freiwillig tief vor dem Volk Gottes. Serve them with a volunteer and happy heart. Um ihm freiwillig und mit einem glücklichen Herzen zu dienen. Big difference. Siehst du, da ist ein großer Unterschied. Big difference if I serve you because I love you and care about you. Es ist ein großer Unterschied, ob ich dir diene, weil ich dich liebe und mich um dich kümmere. Or if I act like a nobody. Oder ob ich als ein Niemand handle. When Jesus through his death and resurrection made me a brand new creation. Jesus machte mich durch seinen Tod und seine Auferstehung zu einer vollkommen neuen Schöpfung. Also ist Demut im Königreich nicht dasselbe wie Demut in der religiösen Welt. Demut ist, wenn ich freiwillig anderen diene. In dem Wissen, dass ich ein König und Priester vor meinem Gott bin. Wahre Demut nimmt alles, was am Kreuz bezahlt wurde. Pride keeps begging, asking, seeking, knocking. Stolz macht weiter mit Bitten, Fragen, Suchen, Klopfen. Because we don't believe what the cross did. Weil wir nicht glauben, was das Kreuz erledigt hat. And walk in real humility. Wahre Kinder wandeln in wahrer Demut. And they are not afraid to take the biggest ice cream. Und sie haben auch keine Angst, das größte Eis zu nehmen. Because they know they are cared. Weil sie wissen, dass sie versorgt sind. I'll talk to you tomorrow. Wir hören uns morgen wieder.